willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 25, 2014. Und was gibt es Interessantes diesmal? Project Loon beispielsweise, ja, kommt oder soll eventuell sogar schon nächstes Jahr in Betrieb gehen. Ja, Google möchte ja ein weltweit umspannendes Netzwerk mit, ja, Zeppelin, ich würde jetzt bestimmt gleich wieder korrigiert werden, ja, dass es kein Zeppelin ist, sondern ein Heißluftballon oder sowas, ja, das ist, irgendwie gibt es da Unterschiede, ja. It's not a Zeppelin, it's a plump! Ja, auf jeden Fall soll von diesen Flugapparaten aus ein weltweit umspannendes Netzwerk für Internet geschaffen werden. Das Projekt mit dem treffenden Namen Project Loon, was man so locker übersetzen könnte mit Projekt Wahnsinn oder so, ja. Oder ja, doch, am besten könnte man es übersetzen, weil es ist wirklich eine wahnsinnige Idee gewesen, sowas überhaupt angehen zu wollen, aber es scheint tatsächlich so zu funktionieren. 300 bis 400 von diesen Ballons sollen dann eben hier in der Erdatmosphäre verweilen. Die können auch relativ lange verweilen, ja, wenn es so passiert, wie eben geplant, und eine Geschwindigkeit von etwa 22 Megabyte pro Sekunde an eine Antenne eben auf dem Boden schicken. Und das bedeutet wiederum 5 Megabyte pro Sekunde an Telefone. Ja, das ist ganz okay. Das ist auch für hauptsächlich für Gebiete gedacht, die eben sonst nicht abgedeckt werden können. Also da zum Beispiel sind schlecht bewohnte, ausgebaute Gegenden, beispielsweise Afrika, Südamerika etc., dass dort eben auch flächendeckender Internetempfang möglich ist. Ja, so sieht das aus. Und am Anfang haben da die meisten Leute einfach nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, das gibt's ja nicht, sowas funktioniert doch niemals. Aber offenbar will's Google tatsächlich machen. Nächstes Jahr soll es eventuell starten schon, und das wäre sogar relativ früh. Ich hätte damit noch ein bisschen mehr Zeit gerechnet, aber wir wissen ja, Google ist schnell. Überhaupt hat sich die Woche viel bei Google oder mit Google getan, ja. Sieht so aus, als ob jetzt bei YouTube, nachdem ja ein Abo-Modell geplant ist oder kurz vor dem Start steht schon, ja, also schon ziemlich weit, da ist jetzt das Schluss mit lustig bei Google. Und zwar zwingt jetzt oder will Google die Musikindustrie zum Einlenken zwingen bei YouTube. Und nicht nur die Musikindustrie, sondern auch die Künstler. Also, das ist so etwas, so ein Thema, wo ich zweigeteilt bin. Normalerweise, wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich immer von vornherein eine sehr starke, geprägte Meinung habe. Hier überhaupt nicht. Ja. Auf der einen Seite ist es so, dass der Streit in der Musikindustrie schon ins Lächerliche geht. Ja, ich sag nur, wie lange YouTube beispielsweise mit der deutschen GEMA rummacht, das ist einfach lachhaft, nicht nur für YouTube, sondern hauptsächlich auch für die Musikverwertungsgesellschaften, die einfach keinerlei Ahnung haben, in welchem Jahrhundert sie offenbar leben, ja, und die noch schmerzlich erfahren werden, dass der Zug bald abgefahren ist, wenn sie nichts machen, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass mit dem Zwang hier YouTube natürlich auch so eine Art Macht demonstriert, und das haben natürlich viele Leute auch nicht so gerne. Ja. Warum sich solche Künstler wie beispielsweise Adele sich dagegen sträuben, gegen so ein Streaming-Modell? Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon genug Millionen hat auf dem Konto, ob sie noch ein paar Millionen mehr möchte oder so, ja. Ich finde, das ist, also jeder Künstler, der sowas rigoros ablehnt, ja, und nicht am Hungertuch nagt, muss man ganz klar sagen, ja, der sollte boykottiert werden, ja, ganz klar. Ich weiß, es gibt viele Adele-Fans, ich finde Adele auch nicht schlecht, aber wer sich so verhält, das ist ein Schlag gegenüber den Fans ins Gesicht, ja, was hier getan wird. Aber Adele ist da nicht alleine, es gibt noch mehr Musiker, die eben hier sagen, sie wollen da nicht ihre Musik auf YouTube haben, ja, jedenfalls nicht in der Form. Hintergrund ist ja der, dass ihnen einen neuen Streaming-Dienst geben soll unter dem Projektnamen Music Pass und das soll eben für etwa 9,99 € ja, einen unbegrenzten Zugriff auf die Musikvideos und so weiter bieten. Wenn es ja nicht Google wäre, ne, dann würden ja alle sagen, ach super, das ist doch klasse, aber hier geht es natürlich wieder darum, dass es ja bös, bös Google ist, ne? Und somit sag mal, okay, die Streaming-Services, die es jetzt gibt, ja, sei es von der Telekom, von Deezer, Spotify, Pandora und alle, ja, das ist okay, wenn die für 9,99, das ist so ein Einheitspreis, ja, alle Musiktitel fast zeigen oder abspielen können, ja, zum Beispiel bei Deezer 24 Millionen Musiktitel, da ist alles drin, ja, auch Adele, und da ist es ja kein Problem. Nur hier bei Google möchte man natürlich, bei YouTube möchte man natürlich schon ein bisschen mehr abzocken. Ja, da winken die Millionen. Und da ist dann auf einmal offenbar 9,99 € nicht mehr genug für den Zugang zu den Musikvideos. Ne? Mal ganz davon abgesehen, ich würde das nicht machen, weil ich ja Deezer habe. Auf die Videos bin ich nicht ganz so scharf. Aber viele junge Leute, die hören Musik tatsächlich nur noch über YouTube. Ja, es ist vor allem in den USA, wo es natürlich keine solche ständigen gesperrten Videos gibt wie bei uns. Ja, bei uns kann man so von Musik hören und nicht ganz so sprechen. Ist ja fast alles gesperrt dank der GEMA. Vielen Dank, GEMA, ja, dass du uns zum Entwicklungsland machst hier. Ne? Aber in anderen Ländern geht es eben schon wesentlich besser. Und da ist es eben gang und gäbe, dass die Musik über YouTube gehört wird. Bisher war es so, dass die Einnahmen, das, also von den Werbeeinnahmen, die Firmen beteiligt wurden, und ob das jetzt mehr oder weniger ist, das weiß ich nicht. Die viele große Labels haben sich entschlossen, da mitzumachen für diesen Preis, ja. Die kriegen natürlich da durchaus ihren Obolus, so ist das nicht, ja. Und dann dementsprechend dann auch die Künstler, ja. Aber naja, gut. Wie gesagt, auf der anderen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann eben, dass hier diesen Zwang, was Google hier dann zum ersten Mal offiziell tut. Ist nicht ganz so unproblematisch, meiner Meinung nach. Klar kann Google sagen, und das macht sie auch, entweder ihr stimmt dazu oder eure Videos werden alle gelöscht von YouTube. Ich finde aber, wenn man das mal genau so sich das mal so anguckt von außen, ist es wirklich eine Erpressung, wie es hier so dargestellt wird? Sogar hier auf dem Google Watch Blog wird hier gesprochen, hier von, ja, mit solchen harten Worten, ja. Ich verstehe das, ich versteh es nicht ganz, ja, warum das eine Erpressung sein soll. Denn, ne, auf Future Zone, Entschuldigung, auf Future Zone wurde das offenbar genannt. Ja, ist ja egal. Warum das eine Erpressung sein soll, wenn jemand eine Plattform hat und dann setzt man selbst die Bedingungen, das ist ja ganz klar. So, und wer dann die Bedingungen nicht mitmachen will, dann kann man sich zusammenhocken, kann reden. So, wenn es dann keine Einigung gibt, dann heißt es, okay, entweder du machst es oder tschüss. So, und genau, das macht Google. Und die Firmen können sich selbst entscheiden. Und wenn Adele eben dann in Zukunft irrelevant sein will bei den Jugendlichen in den USA, ja, und in allen anderen fortschrittlichen Ländern, dann ist es ihr eigenes Problem. Ja, wenn sie sagt, okay, ich möchte meine treuen Fans, möchte nur auf CD haben, alles andere ist mir egal, ja, oder auf diese, auf alles andere außer bei Google, mir auch egal, ja. Dann soll sie das ja machen. Ja, auch die Labels sollen das entscheiden, wollen die das machen bei YouTube oder nicht? Aber wenn sie sich entscheiden, sie wollen das machen bei YouTube, dann müssen sie auch die Bedingungen von YouTube akzeptieren. So ist es nun mal. Ja. Und Google wird ja auch von anderer Stelle wegen was anderem gezwungen. Ja, und zwar durch den Witz des Leistungsschutzrechts bei uns, ja, manchmal auch Schutzgeld genannt, Schutzgelderpressung. Ja, das sind wir wieder auf der anderen Seite, ja. Könnte man auch so sehen. Erpressung, Erpressung, nein, es ist keine Erpressung, aber naja, irgendwie hat es schon diesen Geruch von Schutzgeld, ja. Da soll Google ja dafür zahlen, wenn zum Beispiel Links mit der Headline und Auszüge aus dem Artikel, ja, veröffentlicht werden bei YouTube, auf Google News, glaube ich, und dann wird eben eine Zahlung fällig. Das Leistungsschutzrecht ist ja da beschlossen worden. Und ab dem 1. August ist es 2013 ist es in Kraft getreten. So, und jetzt gibt es eine Klage von der VG Media. Google würde nicht entsprechend zahlen. Hintergrund ist der, dass eben Google bei so ein Opt-in-Verfahren gemacht hat, ja, wo sich dann die Firmen bereit erklären müssen, wenn sie haben wollen, dass eben bei dem Google News die Nachrichten von dem entsprechenden von der entsprechenden Redaktion noch veröffentlicht werden soll. Da muss man sich damit einverstanden erklären, ja, dass Google kostenlos die Inhalte anzeigen darf. Wer sich damit nicht bereit erklärt, dessen Inhalte werden auch nicht berücksichtigt und dementsprechend auch nicht veröffentlicht. Das ist meiner Meinung nach richtig so, absolut. Das Leistungsschutzrecht ist so ziemlich das schlimmste Müll, was ich mir so vorstellen kann. Ja. Aber die Reaktion von Google finde ich hier in diesem Fall auf jeden Fall richtig, denn es ist doch klar, dass die Plattform gehört Google, und wenn Google sagt so, wenn ihr eure Nachrichten in unserem Portal haben wollt, ja, dann müsst ihr uns diese kostenlos zur Verfügung stellen, ja. Und wenn ihr diese uns nicht kostenlos zur Verfügung stellt, dann fliegt ihr aus dem Index raus. Ja, so sieht's aus. Und ich denke, es wird auch eben darauf dann hinauslaufen, was hier angestimmt wird, meiner Meinung nach, von der VG Media, ist dann eine weitere Klage, wenn eben dann Google durch diesen unverständlichen Schritt, den auch Google als unverständlich bezeichnet, ja, hier diese Klage, ja, dass dann danach noch eine weitere Klage kommt, wenn dann Google eben die Redaktion aus dem Index geworfen hat, ja, beziehungsweise aus Google News, und dann wird eben dagegen geklagt, weil ja Google eine marktbeherrschende Stellung hätte. So will man dann also quasi Google zwingen, für etwas zu bezahlen und keine Chance lassen, ja, zu sagen, nein, dann verzichten wir eben auf die Inhalte. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist so, wie wenn ihr sagt, okay, wenn ihr Adele hört, ja, dann müsst ihr 5 € im Monat zahlen. So. Dann sagt er, okay, dann höre ich keine Adele mehr. Und dann wird geklagt, doch, ihr hört Adele, ihr müsst Adele hören, ja, weil das ist wichtig, ja, und ihr müsst dann aber auch trotzdem die 5 € zahlen. Wie absurd kann das noch sein? Das ist doch grotesk, sowas. Also, ich hoffe ja, dass die VG Media hier in diesem Verfahren Hals über Kopf verlieren wird, ja, und auch dann das zu erwartende Verfahren, die zu erwartete Klage, um Google dazu verpflichten, dass sie die Inhalte benutzt, dann ebenfalls richtig heftig verliert, ja. Mir egal, ob das Google ist oder nicht, ja. Mittlerweile, ich habe sowieso fast alles schon umgestellt, weg von Google, ja. Google News benutze ich überhaupt nicht mehr. Ja, schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber was hier getan wird, ja, um den Dinosaurier alte Medien am Leben zu erhalten, ist einfach unglaublich. Wer sich nur noch durch solche Methoden über Wasser halten kann, ja, der sollte einfach sterben gelassen werden. Ja. Also die Medien sind einfach tot. Ja, die alten Medien sind tot. Lasst sie doch einfach untergehen. Ja, das ist doch ein unglaubliches Ding. Da werden Gesetze angespornt von Springer und Co., ja, damit ein altes, im Sterben liegendes System noch weiter am Leben erhalten wird. Ja, das geht so nicht. Und das wird alles auf Kosten von Fortschritt und eben von auch von unseren Firmen gemacht, denn auch bei uns, welche Firma wird sich dann noch wagen, so einen Dienst einzurichten? Ja, wenn selbst die großen Firmen sich da kaum noch wehren können, wenn sie zu groß sind, wird einfach ein Gesetz gegen die Firma gemacht. Ja, das ist kein gutes Beispiel, das ist kein gutes Zeichen für Firmen, für Startups in Deutschland. Und ehrlich gesagt, jeder, der eine brillante Idee hat, das sollte nicht in Deutschland starten, bei dieser Gesetzeslage, sondern irgendwo auf der Welt in einem fortschrittlichen Land, wo die Regierung nicht gleich wieder alles im Keim erstickt zugunsten von irgendwelchen Medienmolochen, ja, oder toten Medien, die dann eben künstlich am Leben erhalten werden müssen. Ja, ist schade. Eigentlich sollte ja jetzt mit diesem ganzen Cloud-Skandal, NSA, GCHQ-Überwachung, da sollten doch eigentlich wieder mehr lokale Firmen Vorteile haben. Gleichzeitig ist das aber eine Abschreckung gegen solche Firmen, gegen moderne, innovative Firmen, hier zu agieren. Und es ist mir schon klar, warum es keine relevante deutsche Suchmaschine gibt oder eine relevante europäische Suchmaschine. Ja, das ist mir schon klar, warum. Die würden ja in Grund und Boden reguliert werden. Die wären ja dem Untergang geweiht, noch bevor sie gestartet wären. Lachhaft. Nun denn, dann kommen wir mal zu was anderem, was Google eigentlich nicht betrifft, oder naja, gut, eigentlich betrifft ja alles, was mit Technik Google, zu tun hat, Google. Aber in dem Fall hat Google keinen großen Einfluss. Und zwar, hoffe ich jedenfalls, und zwar der neue Unicode-Standard, der ist jetzt aktuell auf den Standard 7.0 gelandet. Und der führt jetzt endlich standardisiert 250 neue Emojis ein. Ja. Und das ist meiner Meinung nach extremst wichtig. Denn jetzt gibt es keine Ausrede mehr für die Firmen, für die App-Anbieter, für die Betriebssystemshersteller, hier die Emojis nicht zu unterstützen, beziehungsweise eben einen anderen, ihr eigenes System zu backen. Ja. Das Problem ist klar. Der eine hat den Messenger, der andere hat den Messenger. So, jetzt möchte man dem einen eine Nachricht schicken, vor allem in offenen Standards ist das ein Problem wie XMPP. Gibt man ein schönes Smiley, dann kriegt der andere das Smiley eben nicht zu Gesicht, weil er eine ganz andere Software hat. Ja. Ist zwar XMPP-kompatibel, aber eben die Smileys waren eine Eigenkreation von dem einen. Auf der anderen Seite sind auch dann Entwickler, die sich einfach weigern, genau aus dem Grund hier Emojis einzuführen in ihre Programme. Xabber ist beispielsweise da ein gutes Beispiel. Das ist meine Lieblings-App, ja, für Chat. Xabber. Allerdings, ich habe massive Probleme, weil der Entwickler sich eben, weil er eben sagt, oh, Emojis sind so schlimm, ich mag keine Emojis und ich will die eigentlich auch nicht einführen. So. Jetzt kann man sich hier sagen, so, das ist jetzt der neue Standard, bitte Emojis und zack. Ja. Wer sich da nicht an den Standard hält, hat verloren, ganz klar. Weil Unicode ist ein wichtiger Standard, der sollte auch so umgesetzt werden. Und man muss dann einfach auch davon ausgehen, dass das Programm dieses auch kann. Ja. Wie lange das dauert, bis es dann in allen Geräten verfügbar ist. Ja, Unicode 7, das wird sich dann noch zeigen, wie schnell das geht. Geht sicherlich nicht von heute auf morgen, aber es ist ein guter Start jetzt für diese Vereinheitlichung von den Smileys. Es gibt übrigens da sehr, sehr viel in diesen 250 Chili-Choten, Eichhörnchen, ja, Stinkefinger-Smileys, alles drin, so wie es gehört, ja, dass man auch wirklich alles ausdrücken kann. Und ich sag's euch gleich. Wer jetzt sagt, ja, Smiley ist so ein Dreck, ja, habe ich schon immer gehasst, ja, schön, aber seht der Realität ins Auge, ja, auch das gehört dazu, dass man nicht immer als Dinosaurier rumrennt, ja, auch das gehört dazu, dass es eben nun mal akzeptiert ist und die Leute es einfach verlangen, ein Smiley für jede Gelegenheit zu haben, ja. Und ich finde auch, das ist ein wichtiges, sehr wichtiges Element in der elektronischen Kommunikation geworden, weil es nämlich auch Gefühle ausdrücken kann, die ebenso nicht klar sind. Ja? Und das ist passiert so oft, ja. Da wird ein Satz geschrieben und dann reagiert der andere richtig, richtig getroffen, ja, und regt sich auf und nur weil man den Zwinker-Smiley vergessen hat, ja. Aber das ist, wenn man sich dann überlegt, ist es genauso, wenn ich jetzt sag, du bist ein Idiot, ja, einfach so, du bist ein Idiot, dann ist es nicht cool. Ja, dann ist es einfach nur eine Beleidigung. Du bist ein Idiot, ja, ich hab dich voll beleidigt. Ja, aber wenn man das schöner, besser ausdrückt, ja, so mit einem Lachen, so, du bist doch ein Idiot. Ja, du bist doch ein Idiot. Ja, einfach so. Mit der Tonlage, ja. Da kann man etwas ironisch machen, da kann man etwas lustig machen, da kann man gleich schon mit Ausdrücken, auch Ausdrücken, die man von der Mimik her hat, wenn man jemand gegenübersteht, ja. Aber wie gesagt, selbst die Tonlage ist schon entscheidend. Nur die kommt nicht rüber. Geschriebenes ist tot, ja. Das heißt, wenn da steht nur, du bist ein Idiot. So. Ja. Es ist echt übel. Und deswegen finde ich, gehören Smileys zur modernen Kommunikation zwingend dazu. Ja, um eben klar zu machen, wie etwas gemeint ist, in einem Bereich, wo man ja keine Gefühle übermitteln kann sonst. Also 2834 neue Zeichen gibt es übrigens da drin. Also nicht nur die 250 neue Smileys, sondern auch noch weitere Zeichen, so dass eben auch hier für viele Sachen neue Hilfsmittel eingeführt werden, ja. Und ich kann, wie gesagt, nur hoffen, dass es möglichst schnell umgesetzt wird. Und ich werde das auch als Voraussetzung machen, um weiterhin Programme zu benutzen. Also wer hier meint, er müsste Unicode 7, den neuen Standard, nicht anpassen in seine Messenger-App, der wird mich verlieren als Nutzer, ganz klar. Jetzt hoffe ich nur, dass der Font dann auch bald auf die Smartphones kommt. Ja, Apple hat da ja schon angekündigt. Es war übrigens auch einer von denen, der das Ganze angetrieben hat, dass es als Standard umgesetzt werden soll. Auch Google hat da natürlich mitgemacht. Beides sind genau wie Microsoft auch Unicode-Mitglieder. Und deswegen hoffe ich, dass sich das eben dann, dass sich da endlich was tut hier in dem Bereich. Boah, Mann! Ja, auf der Alma geht es rund, ja, genau. Ne? Nein, das ist kein Billig-Softporno, sondern das Alma-Radioteleskop, das in der Atacama-Wüste gebaut wird, schon seit längerer Zeit in Chile. Dort nähert sich jetzt die endgültige Fertigstellung, wenn man davon überhaupt sprechen kann, von Alma. Die letzte Radioantenne hat das Riesenteleskop erreicht. Das ist gar nicht so einfach, diese großen Antennen, ja, die müssen unter unglaublichem Aufwand zu dieser Forschungsstation gefahren werden, weil die liegt auf etwa 5000 Meter Höhe. Und dort oben ist die Luft schon sehr, sehr dünn. Da haben auch die Wissenschaftler oftmals große Probleme, längere Zeit dort zu arbeiten. Und entsprechend der Transport dieser Schüsseln, die natürlich aus der ganzen Welt kommen, ja, also zum Beispiel hier im Text steht, 25 weitere Schüsseln wurden in Nordamerika gefertigt, 24 europäische Produktion, 16 in Ostasien, und die müssen dort natürlich angeschafft werden. Da kann man aber nicht direkt dorthin fliegen, ja, sondern die müssen dann von weiter unten unglaublich schwierig dort hochtransportiert werden. Ich hatte da schon mehrere Berichte darüber gesehen, wie aufwendig das ist und was für Höchstleistungen dort in dieser dünnen Luft auch erforderlich sind. Umso eindrucksvoller ist jetzt dann, wenn dieses Alma fertiggestellt ist, ja, dann wird da quasi aus diesen einzelnen verschiedenen kleineren Antennen, insgesamt 66, ja, wird dann mit Hilfe von so einer Zusammenfassung, ja, Software könnte man sagen, ja, was aber es aber nicht ganz so trifft, wird dann quasi aus den vielen kleinen Schüsseln ein riesiges, großes Radioteleskop. Ja, somit sind also Beobachtungen möglich wie noch nie zuvor. Man verspricht sich sehr viel von diesem ALMA-Projekt, ja, das übrigens auch von der europäischen Südsternwarte ESO hier gemacht wird. Und das ist schon eine riesen Geschichte. Ja. Ich werde euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Nur so viel radioteleskopmäßig, ja, wird die Auflösung 10-mal so stark sein wie die des Weltraumteleskops Hubble, so schreibt Heise. Das ist natürlich mal wieder ein sehr, wie soll man sagen, markiger Vermarktungsspruch. Ja, klar, Hubble ist ja hauptsächlich, sag ich mal, für die Beobachtung von sichtbarem Licht konzipiert, während hier das ein reines Radioteleskop ist. Also da wird man nichts sehen wie jetzt von Hubble. Ja. Aber die Aufgaben, das ist wichtiger denn je. Ich würd sogar sagen, ich würde das wichtiger als die Aufgaben vom Hubble bezeichnen, ne? Ja. Und wer sich schon immer gewundert hat, was denn ALMA überhaupt heißt, was komischer Name, ALMA, ja. Das heißt Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Genau. Jetzt wisst ihr Jo, was gibt's noch? Keine freie Lizenz für TrueCrypt. Schlechte Nachricht für die Leute, die nach diesem seltsamen Einstellen von TrueCrypt jetzt eine neue eigene freie Software entwickeln wollen. Der Entwickler schließt aus, dass der TrueCrypt Source Code, der offen verfügbar ist, unter einer echten freien Lizenz wie zum Beispiel der GPL oder der BSD-Lizenz herauskommen kann. Und warnt auch davor, das zu tun. Nichtsdestotrotz arbeiten jetzt bereits mehrere Projekte dran, TrueCrypt umzusetzen in ein neues System, um dann eben die Funktionalität von TrueCrypt zu bieten. Es ist sowieso sehr dubios. Angeblich hat man das Projekt eingestellt, weil es unsicher ist. Und das, obwohl kurz vorher eine professionelle Studie gezeigt hat, dass TrueCrypt sogar sehr sicher ist. Ja, nur wenige Schwachstellen gab es dort. Man vermutet, dass eben da Druck von der NSA auf die Firma ausgeübt wird. Das darf der Entwickler und auch alle Beteiligten nicht sagen. Es gibt diese Gag-Order. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich hätte es vor ein paar Jahren noch als Paranoia abgetan. Aber es ist tatsächlich wahr. Die Firmen dürfen nicht sagen. Bestes Beispiel war LavaBit. Ja, und auch dieses SecuMail war es, glaube ich, von Phil Zimmermann. Beides wurde eingestellt. Bei dem einen war wohl schon der Druck ziemlich stark aufgebaut. Ja. Und offenbar, davon geht man eben aus, wurde das eben auch hier bei den Entwicklern von TrueCrypt gemacht. Das bedeutet, dass hier TrueCrypt tatsächlich sicher war und ja, es wurde dann eben runtergenommen. TrueCrypt wurde auch empfohlen von Edward Snowden als sicher und ich glaube, alles, was Edward Snowden empfohlen hat oder genutzt hat, wird jetzt platt gemacht von den Amis. Dieses LavaBit war ja dasselbe, das war auch eine Plattform, die von Snowden genutzt wurde. Also, es ist schon ziemlich ja, traurig, was da momentan abläuft. Aber wir werden neue Projekte sehen. Das dürfte sicher sein, auch wenn das jetzt ein herber Schlag für die ist. Man kann es mit Re-Engineering, ja, kann man das durchaus machen. Also, das heißt, man schaut sich die Funktionsweise an und setzt es dann eben um. Wie gesagt, der Code ist ja frei verfügbar. Niemand wird hier das verhindern können, dass man sich von diesem Code inspirieren lassen kann, was übrigens auch rechtlich legal ist dann, wenn der Code veröffentlicht ist. Trusted Disk for, USS von Xerix sollte unter Umständen ein TrueCrypt Fork werden. Und der kommt sogar aus Deutschland, dieser Nachfolger, und soll jetzt hier groß aufgelegt werden. Ich hoffe, dass es klappt. Ich drücke dem Team alle Daumen. Zumindest mal rechtlich können die in Deutschland nicht unter Druck gesetzt werden. Ja. Die NSA kann zwar an die Firma herantreten, dann hoffe ich, dass die Entwickler von Xerix so viel Eier in der Hose haben, dass sie den Stinkefinger zeigt an die NSA. Möglicherweise werden sie dann keine Geschäfte mit der USA mehr machen, aber da das dann eh unter einer Open Source Lizenz steht, kann man den Code, die Einfuhr des Codes in die USA eh nicht verhindern, ja. So dass auch dort die Leute dann wieder sicher verschlüsseln können. Jo, dann haben wir noch was, und zwar IKEA. Ja, das war ein gutes Thema. Ich hatte ja schon drüber gesprochen, und zwar IKEA hat Druck aus auf den Betreiber von IKEA hackers.net ausgeübt, und zwar massiv. Es wurde sogar gedroht, dass hier die Firma verklagt wird. Es wird also so ein Cease and Desist Letter geschrieben. Und zwar war das eine Reaktion darauf, weil IKEA Hackers jetzt Werbung eingeblendet hat auf der Seite, klar, um die Seite zu finanzieren. Mittlerweile war die Seite sehr, sehr beliebt, und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es ziemlich viel kostet, wenn man eine große Seite oder eine halbwegs große Seite sogar nur, also noch nicht mal ein Viertel so groß wie die IKEA Hackers Seite, wenn man die dann betreiben möchte, da fällt einiges an, wenn man sie sicher betreiben möchte. Das heißt zum Beispiel auch, dass es keine größeren Ausfälle gibt und so weiter. Das kostet Traffic, das kostet Servergebühren und so weiter und so weiter. Und da kann man schnell mal ein paar Euro zusammenbekommen innerhalb kurzer Zeit. Und mal ganz davon abgesehen, dass die Arbeit, die hier der Betreiber von der Seite auch macht, auch durchaus entlohnt werden könnte. Ja, also selbst wenn er da Gewinn damit macht, das ist schon recht so. Ich habe dann auch IKEA wegen diesem Schreiben auch gleich eine E-Mail geschickt. Also wegen diesem Schreiben an ikeahackers.net, dass ich das unmöglich finde und dass die einfach nicht, noch nicht angekommen sind im 21. Jahrhundert, ja, dass es einfach nur dumm ist, sowas zu machen, statt hier der Seite ein Messer in den Rücken zu stecken, sollte man sie lieber fördern, ja, und bezahlen. Ja, denn damit wird natürlich die Aufwertung von IKEA-Produkten massiv vorangetrieben. Es wird noch wesentlich mehr Produkte noch verkauft für die ganzen Ideen, und es hat auch ein positiver PR-Effekt. Also sollte man eigentlich den Betreiber von IKEA-Hacks.net oder IKEA-Hackers.net eigentlich noch Geld dafür geben. Ja, nicht hier den irgendwie versuchen runterzumachen. Ja. Naja, okay, auf jeden Fall. Ich habe dann die erwartete Standardantwort bekommen, dass natürlich IKEA, also hier als Mail von der Hauptzentrale in Schweden, ja, dass ja, man natürlich seine kommerziellen Rechte hier das wahren muss, und dass eben jetzt hier IKEA Hackers vor die Wahl gestellt wurde, entweder Werbung weg oder die Domain wird konfisziert und so weiter. Also irgendwie der Standard-Bla-Spruch. Aber der Protest, der weltweit herumgegangen ist, der scheint Wirkung gezeigt zu haben, denn IKEA gibt dem öffentlichen Druck etwas nach, zumindest mal, ja, nicht komplett, aber immerhin will man jetzt mit dem Betreiber, mit der Blog-Betreiberin übrigens, Jules Yap oder Yep, keine Ahnung, wie man das auch, Jules Yap, sage ich einfach mal, will man also jetzt sprechen nochmal, um eine Lösung zu finden. Somit ist die Abmahnung jetzt erstmal wieder vom Tisch. Möglicherweise kann die IkeaHackers.net-Domain doch noch weiter behalten werden. Ich meine, es war schon ein ziemliches PR-Desaster. Wie blöd muss man eigentlich sein bei IKEA, um zu sehen, dass man sich hier keinen Gefallen getan hat. Und man sollte das jetzt auch wirklich schnell aus der Welt schaffen. Das bedeutet, man sollte sich entschuldigen bei der Betreiberin und vielleicht ihr ein Angebot machen, Werbung weg. Dafür zahlt IKEA einen großzügigen monatlichen Betrag der Blogbetreiberin. Und auf unbestimmte Zeit, solange das IKEA Hackers Netzblock betrieben wird. Und ich denke, das wäre die einzige Möglichkeit, wie man hier noch seine Ansichten oder seine Markennamen retten kann. Also sowohl die Rechtsanwälte als auch die PR-Abteilung von IKEA gehörten schlichtweg entlassen für das, was sie hier angerichtet haben. Ich werde mir das Ganze noch anschauen und je nachdem, wie es ausgeht, dann entscheiden, ob ich meine Kundenkarte zurückgebe oder nicht. Ja, ich habe eine IKEA-Kundenkarte. Ich finde, auch wenn dieser Großkonzern IKEA mir nicht gerade so sympathisch ist, ja, aus gutem Grund sind ja öfters mal negativ in der Presse erschienen. Nur fand ich halt, dass von den Konzepten, von den Produkten her, fand ich die ganz okay. Was man auch sieht mit den IKEA-Hackers-Produkten, was man da alles mit draus machen kann, ist schon super, das Geschichte. Aber dennoch muss ich sagen, wer so mit Leuten umgeht, die eigentlich die eigenen Produkte und das eigene Unternehmen sogar noch unterstützt, ja, der hat nicht verstanden, wie die Welt funktioniert im 21. Jahrhundert und der kriegt von mir auch kein Geld mehr. Ja. Aber jetzt wollen wir abwarten. Es sieht jetzt erstmal gut aus. Sieht wohl so aus, als ob ich meine Kundenkarte behalten kann, weiter bei IKEA einkaufen kann, ja. Und die Blogbetreiberin auch ihren Domainnamen behalten kann. Zur Sicherheit könnt ihr euch eintragen bei IkeaHackers.net, ja. Könnt ihr euch eintragen, damit ihr eine Mail bekommt mit der neuen Domain, falls sie tatsächlich doch noch gezwungen wird, die Domain umzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich dann fraglich, ob man die Seite überhaupt noch nutzen sollte. Ja. Vielleicht kann man sie auch anders nutzen. Man kann sich die Ideen dort holen, ja, von IKEA-Hackers, dann auffassen und vielleicht gucken, dass es bei alternativen Möbelgeschäften, ja, ähnliche Möbel hier bestellen. Ja, zu bestellen sind und dann eben dasselbe mit den anderen Möbeln machen. Ja, ist zwar dann nicht genau, ja, vielleicht gibt es ja dann auch noch ein, was weiß ich, Mömax Hex oder ja, was weiß ich, ne? Vielleicht einfach nur was Neutrales, ja, Future, irgendwas, ne? Future Furniture, genau, Future Furniture. Das wäre doch was, ne? Gut, also IKEA spielt mit seinem Ansehen. Ja. Freecode hat hingegen schon mal aufgegeben. Ja, Freecode hat ja so als sagen wir mal als größte Datenbank übrigens von freier Linux, Unix und Cross-Plattform-Software. Zuletzt sogar auch noch Mobile Applications, ja, also Apps da ein guter Stand gehabt eigentlich, ja. Offenbar aber wurde das Projekt mehr und mehr abhängig durch verschiedene Investoren, so dass Freecode jetzt zum Schluss zum Verkauf stand. Und natürlich war das Konzept eigentlich nie dazu gedacht, dass man damit Geld verdienen kann, ja, sondern mehr als Katalog für Leute, die eben Open Source bzw. freie Software nutzen wollen, dass die eben dort was, einen Katalog haben, eben wo sie nachgucken können. Aber ja, wenn man halt dann so kommerziell aufgekauft wird, ich glaube Geeknet war es, ja, dann kann eben solche Strukturen nicht immer aufrechterhalten werden. Und das, was als Fresh Meat übrigens gestartet ist, wurde auch umbenannt von Fresh Meat in Free Code, Ja, weil man da größere Vermarktungschancen sah. Das war meiner Meinung nach schon ein großer Fehler. Ja. Fresh Meat kennt man, ja. Zumindest kenne ich das noch als Namen, Free Code. Ja, muss ich erstmal nachgucken, dass das vorher Fresh Meat war. Ja, und dann kann man halt sich schnell, kann man halt schnell sehen, dass das scheitern wird. Ja. Das ist eben nichts für kommerzielle Sachen zum Free Software Katalog. Gut, also Betreiber stellen das jetzt eins, wenn keine neuen Sachen mehr aufgenommen. Seit dem 18. Juni ist es also eine statische Seite geworden und hier werden keine neuen Projekte eingeführt. Sehr, sehr schade, aber es war wohl dann auch abzusehen. Die Betreiber selbst empfehlen natürlich SourceForge. Und auch das kann man, naja, mit geteilten ja, Emotionen hier benutzen dann. Ja, übrigens geteilte Emotionen und so weiter und so weiter. Ach ja, ich habe mal wieder zu viel Zeit gehabt, ja anscheinend, und habe mal geschaut, was ich denn an Alternativen, an echte alternative Browser noch finden kann. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, mach mal Nägel mit Köpfen, und habe mir die Source Code von Reconk geholt. Ja, ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Ich habe es hier schon falsch geschrieben, weil ich einfach mit dem K und C nicht klarkomme. Ja, Mist. Es ist schon ziemlich peinlich. Oh Mann. Aber wie auch immer, ja, ich habe Reconk heruntergeladen und habe das kompiliert und das ist jetzt mein neuer Standardbrowser, ganz genau, so sieht's aus. Nicht ohne ein paar kleine Fehler. Ja. Also so ist alles okay, ja, und ich fühle mich jetzt auch wirklich sicherer beim Surfen im Netz, definitiv, weil ich jetzt hier einen Browser habe, der nicht nur weg ist von dem Mainstream Chrome, Firefox, Opera, ja, sondern eben auf dem KHTML basiert, ist natürlich die WebKit Engine, klar, aber auf einer Version, die eben von KDE gewartet wird und dementsprechend ein bisschen weg ist aus dem Mainstream. Das heißt, ja, wie man so immer so schön sagt, ja, wenn man ein bekanntes Produkt hat, dann wird probiert, dieses Produkt anzugreifen, ja, von verschiedenen Hackern und so weiter und auch von Institutionen, der NSA, GCHQ und so weiter, hat man ja alles schon, ne? Hier wird es da allerdings etwas schwieriger erstmal, weil natürlich man sich im Source Code davon überzeugen kann, wie bei den Chromium Open Source Projekten beispielsweise, dass dort keine Hintertürchen eingebaut sind. Das ist das eine. Das andere ist eben durch die Nutzung, das ist eben der Vorteil von Chromium, weniger Nutzer, weniger Forschung auf dem Gebiet, wie kann ich den Browser kaputt machen oder umgehen oder hacken, ja. Ja. Natürlich auch war das so eine Integrationsgeschichte. Reconk ist sehr gut in das KDE-System integriert, was das System meiner Wahl ist, übrigens auch aus dem Grund, ja. GNOME ist sozusagen der Standard-Desktop, KDE ist weitaus weniger benutzt. Ich habe auch mehr Vertrauen zu. Ich möchte jetzt nichts gegen das Entwicklerteam von GNOME oder sonst wie was sagen, ja, auch nichts gegen Ubuntu und so. Dennoch denke ich, dass das KDE-Team, das ja, ist ja, KDE ist ja ein deutsches Projekt, wenn man so will, ja, und deswegen ansässig hauptsächlich in Europa, was ich sehr, sehr positiv finde, muss eben auch nicht unter diesem großen Druck arbeiten, wie jetzt zum Beispiel Canonical oder GNOME, ja. Deswegen finde ich das ganz gut. Es hat ein paar Ecken und Kanten, ganz klar. Ich kann zum Beispiel nicht alles benutzen mit dem Reconk. Also nur 70 bis 75% der Zeit werde ich in dem Browser verbringen können. Warum? Zum Beispiel Google Plus funktioniert gar nicht erst in Reconc. Da kommt nur eine Fehlermeldung, dass man eine aktuelle Version dazu braucht, ja, um die Seite nutzen zu können. Der User Agent schickt eben einfach die eine alte Versionsnummer des WebKits hin und da sagt dann Google, nee, der ist zu alt, der WebKit-Browser, und versucht es erst gar nicht. Es würde funktionieren, ich habe das schon mit Tricks ausprobiert, aber tja, geht wohl nicht. Aber ist gar nicht mal so schlimm, dann habe ich hier einen Browser, wo ich nicht bei Google eingeloggt bin, und zwar nie. Der Rest wird eben mit der Open-Source-Version Chromium gemacht. Leider muss ich da auch geocaching.com benutzen. Da werde ich nicht drum rumkommen wegen den Plugins. Reconc hat nämlich keine Möglichkeit, Add-ons zu installieren, was erstmal ja positiv ist. Zum Glück ist Adblock mit eingebaut. Ist natürlich gut, weil dann eben durch eventuelle Erweiterungen nicht das gesamte Sicherheitskonzept hintergangen werden kann. Auf der anderen Seite brauche ich eben ein paar Plugins für mein Geocaching-Hobby. Ja, von daher kann ich zwar die Geocaches suchen, aber analysieren bzw. dann in eine Datei abspeichern und die Navis zu übertragen, das geht eben nur dann mit den entsprechenden Plugins für Chromium. Ja. Schade, aber kann man nichts machen. Dennoch, denke ich, ist es schon mal ein Fortschritt und es fühlt sich einfach gut an, eine selbst kompilierte Version, was dann auch fürs System her gut optimiert ist. Ja. Was ich hier auch mit der Geschwindigkeit sehe, ist eigentlich, gibt es nichts zu meckern. Ja. Und ja, alles wunderbar und ich fühle mich da einfach dann etwas sicherer. Wie gesagt, ist da nicht mehr eingeloggt in Google. Auch was wert und wird aber eben nicht ganz alles machen können damit. Vielleicht wird es ja noch, ja, hier wird die Web-Engine, hoffe ich, jetzt noch ein bisschen weiter überarbeitet nach den ganzen Skandalen und dann denke ich auch, dass das umgesetzt werden kann. Ich werde da auch nochmal gucken mit dem entsprechenden Sätzen vom User Agent, ob ich da auch noch ein bisschen was tricksen kann. Ja. Gut, im Prinzip war's das von der Rios Wochensicht. Ja. Wie immer habe ich noch eine kleine lustige Sache, aber da kann ich nicht viel drüber sagen, weil nichts ist schlimmer als ein Comicstrip versuchen zu erklären. Deswegen habe ich einfach auch mal den Link hinzugefügt zu dem neuen XKCD Comic Strip, die 1385, ja. Könnt ihr euch da mal angucken. Passt vielleicht geradezu mit dem, was momentan so los ist mit Kommentaren zu Newsmeldungen, ja. Da gehen mir als manchmal, da fallen mir die Haare aus. Ja, also es ist furchtbar. Wenn ich bald eine Glatze habe, dann hängt es nur deswegen, da hängt es nur daran, weil die Kommentare von den Newsmeldungen so übel sind. Ja. Es ist echt schlimm. Ja, und damit meine ich eigentlich gar nicht mal die Leute, die jetzt hier ihre Meinung, auch wenn sie noch so komisch ist, einfach mal äußern, ja, sondern der Inhalt von den Kommentaren. Also man muss sich schon fragen, bei vielen Nachrichten, ob die Gesellschaft eigentlich noch ganz normal ist. Haben die eigentlich noch alle Tassen schon? Ich weiß nicht. Man darf nicht vergessen, es ist auch nur so ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft, ja, die Kommentare schreibt. Es sind oftmals auch immer die gleichen, ja. Aber man kann trotzdem einen Einblick gewinnen in die Denkweise einer Gesellschaft. Zum Glück gibt's da auch ein paar Lichtpunkte, wenn gerade wieder mal probiert wird, Propaganda bei Tagesschau oder NTV zu machen. Na, NTV hat ja gar keine Kommentare, da gibt's dann nur die Diskussionen in den Social Networks. Aber wenn zum Beispiel dann eben wieder Tagesschau-Propaganda, die anti-russische Propaganda gemacht hat und ich lese dann die Kommentare, dann fühle ich mich meistens schon ein bisschen besser, weil das lässt dann hoffen, dass die Gehirnwäsche der westlichen Medien nicht immer ganz so ankommt, ja, wie die das gerne hätten. Damit, Leute, war's das jetzt endgültig von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, nur her damit. Ja, ihr könnt mich erreichen, Google Plus Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die entsprechende Google Plus Seite. Oder ihr schreibt mir eine Nachricht öffentlich an @Rio, bitte keine DMs, ja. @Rio auf Twitter, ja, da könnt ihr mich kriegen. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, RYO bitte, ja. Nichts mit Rio de Janeiro, ja, sondern RYO. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben oder verschlüsselt mit dem GWG-Key. Den findet ihr zusammen mit allen Links und Infos auf der Seite wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Immer dran denken, mit S hinten thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und ja, wenn ihr eine Mail schreibt übrigens, ja, dann bitte auch angeben, was davon veröffentlicht werden kann. Wenn nicht, werde ich einfach nur euren Vornamen nennen und den Inhalt, sonst nichts. Ja. Sonst bringt es auch nichts, wenn ihr das mit GBG-Key verschlüsselt und sagt mir nicht, was ich davon veröffentlichen darf und was nicht. Dann ist es natürlich schlecht, wird aber alles veröffentlicht dann. Außer euren Namen. Ihr bleibt dazu an. Gut, Leute, also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.